Nummer 5. Hallo Michi, hier ist Rosanna. Wir fahren morgen für 3 Tage nach Dresden. In unserem Auto ist noch ein Platz frei. Kommst du mit? Ruf mich bitte heute Abend an. Tschüss!